Deutschlandradio Kultur, Studio 9, Interview. Deutschlandradio Kultur, Studio 9. Und wir wollen uns jetzt über einen bestimmten Begriff Gedanken machen, denn natürlich ist es wichtig, wie man bestimmte Begriffe verwendet. Manche müssen mit Vorsicht, mit Bedacht verwendet werden, im Journalismus, in der Politik. Und es geht jetzt um den Begriff völkisch. Die Bundessprecherin der AfD, Frauke Petry, hat in der Welt am Sonntag dafür plädiert, ein entspannteres Verhältnis zu diesem Begriff zu finden. Sie argumentiert, völkisch sei schlicht und einfach ein Attribut zum Substantiv Volk. Da kontert darauf dann die Welt am Sonntag, der Begriff völkisch sei zutiefst rassistisch geprägt. Darauf wiederum Frauke Petry, Zitat, dann sollten wir daran arbeiten, dass dieser Begriff wieder positiv besetzt ist. Volk mit Rassismus zu konnotieren, das halte ich für falsch. Zitat Ende. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Uwe Puschner. Er lehrt neuere Geschichte, hat sich habilitiert über die völkische Bewegung im Wilhelminischen Kaiserreich. Guten Tag, Herr Puschner. Guten Tag, Frau Schäfer. Kann man das denn einfach so sagen, völkisch kommt von Volk und ist daher ein ganz normaler Begriff? Zunächst mal rein linguistisch kann man das annehmen, wobei schon zeitgenössisch Protest erhoben wurde. Zeitgenössisch meint um 1900 herum, dass das adäquate Adjektiv folglich sei. Grundsätzlich ist es aber problematisch, da der Begriff, als er im ausgehenden 19. Jahrhundert neu geprägt wurde, als eine deutsche Übersetzung von national von Anfang an ideologisch aufgeladen war und aufgeladen wurde. Von daher halte ich das für außerordentlich bedenklich, hier nur von einem Attribut zu sprechen, zum Substantiv Volk. Naja, es müsste ja dann, wenn auch, ein Adjektiv sein, völkisch. Ja, richtig, ja, das kommt noch hinzu. Wie ist es dann aber weitergegangen mit diesem Begriff? Also er ist schon älter, dann aber gehen wir mal vielleicht in die Zeit des Nationalsozialismus. Da ist er ja dann sehr deutlich tatsächlich rassistisch aufgeladen worden, dieser Begriff, oder? Im Nationalsozialismus war er auf jeden Fall rassistisch aufgeladen, aber das war auch nicht neu. Denn als der Begriff Ende des 19. Jahrhunderts aus der alldeutschen Bewegung Österreichs ins Deutsche Reich rückimportiert wurde und dort zum ideologischen Kampfbegriff des damaligen, kann man sagen, Rechtsextremismus, des radikalen Nationalismus wurde, wurde er durchweg schon mit der Kategorie Rasse in kulturalistischer wie aber auch in biologistischer Hinsicht verbunden und war eine Signatur für eine bestimmte radikal-nationalistische Bewegung, aus der auch dann ideologisch zumindest der Nationalsozialismus hervorgegangen ist. Wurde der Begriff denn nach 1945 dann noch viel verwendet und wenn ja, in welchem Kontext? Nach 1945 wird er eigentlich selten gebraucht. Er ist dann eher Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Das beginnt in den 1950er Jahren und dann besonders intensiv seit den 1990er Jahren. Die Nachfolgeorganisationen dieses völkisch-nationalsozialistischen Umfeldes im Rechtsradikalismus oder auch in diesem völkisch-religiösen Neuheitentum der Nachkriegszeit, die verwenden ihn eher selten, die benutzen dann Begriffe, die mit ethnisch in Verbindung stehen, die aber letztlich dann dasselbe meinen. Mhm. Frau Petry argumentiert ja, Begriffe seien eben mit Konnotationen belegt und diese Konnotationen könnten sich ändern. Sie wolle nichts weiter als einen entspannten Umgang mit unserer Nation und eben mit dem Begriff Volk. Wie schätzen Sie jetzt Frauke Petry und die AfD da ein? Weiß man wirklich nicht ganz genau, was hinter diesem Begriff völkisch steckt oder will sie womöglich bewusst rassistisches Gedankengut schüren und das dann mit Argumenten verschleiern? Na, das fällt mir als Historiker jetzt schwer, die aktuelle Ideologie der AfD, die ja auch eine Mischideologie ist, wir finden ja da ganz unterschiedliche ideologische Richtungen ausgeprägt, also sehr viel Jungkonservatismus, aber es wird auch immer wieder auf völkisch abgehoben, ohne dass so richtig klar ist, was gemeint ist. Wenn ich an den württembergischen AfD-Abgeordneten Gedeon denke, dann ist das schon in diesen traditionellen Fahrwassern, wie ich versucht habe, völkisch zu charakterisieren. Mir scheint es jedoch höchst problematisch, einen so historisch belegten und ideologisch eindeutig ausgerichteten Begriff unbefangen zu verwenden und ihn gar mit neuen Inhalten füllen zu wollen. Welche Strategie nun Frau Petri damit verfolgt, was sie hier beabsichtigt, das vermag ich als Historiker nicht ohne weiteres zu beurteilen. Ist es denn aus Ihrer Sicht theoretisch überhaupt möglich, so einen Begriff umzudeuten? Rein theoretisch, wissenschaftlich gesehen mag das möglich sein. Mir scheint es aber vor dem Hintergrund seiner über 100-jährigen ideologischen Karriere nicht möglich zu sein, diesen Begriff neu aufzuladen und ihm möglicherweise eine positive Wendung zu geben. Also das taugt nicht. Das sagt Uwe Puschner. Er lehrt neuere Geschichte und hat mit uns gesprochen, weil Frauke Petri von der AfD einen entspannteren Umgang mit dem Begriff völkisch einleiten möchte. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Puschner. Sehr gerne. Auf Wiedersehen.